Ich heiße dich herzlich willkommen zur Monatsmeditation. In diesem Monat ist der Oberkiefer unser Thema und im Zusammenhang mit dem Oberkiefer haben wir aus holistischer Sicht auch das Thema Ahnen verknüpft. Und um Themen in diesem Bereich zu öffnen, an die Oberfläche zu heben, um sie dann eben bewusst bearbeiten zu können. Dazu möchte ich dir heute eine Meditation bzw. eine Trance-Reise schenken, die dir dabei auf diesem Weg hilft. Lass dich einfach drauf ein und vertraue darauf, dass immer nur das an die Oberfläche kommt, was auch bearbeitbar ist. Also sorge dich nicht darum, dass du mit dieser Meditation irgendwelche Themen jetzt ausgräbst, denen du nicht gewachsen bist. Und im Übrigen ist es so, dass wir all die Dinge, die wir in den Keller geschoben haben, Themen, die wir in unserer Vergangenheit in den Keller geschoben haben, aber auch Themen, die aus der Familiengeschichte herrühren, die in den Keller geschoben wurden, das können auch Familiengeheimnisse sein. Diese Dinge, die sind uns nur dann gefährlich, wenn wir sie im Dunkeln lassen. Sobald wir die Dinge ans Licht holen und sie uns bewusst machen, dann können wir sie auflösen, dann können wir daran arbeiten und dann können sie uns ja nichts anhaben. In diesem Sinne, lass dich überraschen, lass dich drauf ein, auf diese Trance-Reise und ich freue mich, wenn du mir vielleicht dann im Q&A oder im Forum darüber berichtest, wie dir diese Meditation gut getan hat oder was sie bewirkt hat. Also, wenn du bereit bist, loszulegen, dann fangen wir jetzt gleich an. Such dir bitte ein Plätzchen, an dem du es dir gemütlich machen kannst. Du kannst im Sitzen meditieren, du kannst aber durchaus auch im Liegen meditieren. Sorge allerdings dafür, dass du es warm hast, damit du nicht während dieser Trance-Reise durch kalte Füße aufgeweckt wirst. Okay, also, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich lade dich ein, jetzt dreimal tief einzuatmen und dabei darauf zu achten, dass dein Atem bis in den Bauch hineinkommt und dabei deine Bauchdecke hebt und senkt. Achte auf deinen Atem und folge ihm. Beobachte, wie die Luft in deinen Bauch hineinströmt und wieder hinausströmt. Und stell dir dabei vor, dass du bei jedem Ausatmen all die Dinge ausatmest und loslässt, die dich belasten, bewusst oder unbewusst. Fokussiere dich jetzt nur noch auf deinen Atem. Alles um dich herum ist in diesem Moment unwichtig. Du bist ganz auf dich und deinen Atem fokussiert. Und nun bitte ich dich, dir ein Altbauhaus vorzustellen. Eines, das ungefähr 1910 gebaut wurde. Ein Haus mit einem großen Keller, mit dicken Wänden, solchen Wänden, hinter denen man wunderbar Weinflaschen, aber auch Eingemachtes lagern kann. Ich Stelle dir nun vor, wie du zu der Tür gehst, die in den Keller hinunterführt. Öffne sie und gehe eine Stufe nach der anderen hinab in den Keller. Setze einen Schritt vor den nächsten, ganz achtsam, immer weiter nach unten. Und während du nach unten gehst, nimm wahr, wie es kühler und kühler wird und dunkler und dunkler. Aber es ist nicht ganz dunkel. Durch die Holzverschläge kommt immer noch etwas Licht hinein und du siehst, je weiter du nach unten kommst, einen langen Flur vor dir, von dem rechts und links Türen abgehen. Und am Ende dieses Flures ist eine Tür. Gehe auf diese Tür am Ende des Flures zu und vertraue darauf, dass alles gut ist. Gehe an all diesen Türen vorbei, ganz selbstbewusst. Und nun kommst du an der Tür an. Du stehst davor. Drücke nun die Klinke nach unten und öffne sie. Geh hinein in den Raum. Links neben dir ist ein Lichtschalter. Schalte das Licht an, damit du dir einen Überblick verschaffen kannst über diesen Raum. Blicke dich um. Er ist groß, dieser Raum, sehr groß. Er hat weiß getünchte Wände, von denen an manchen Stellen schon der Putz hinunterfällt. Hinten in der Ecke ist ein riesiger Haufen Holzkohle. Ganz viele Holzkohlestücke liegen dort übereinander gestapelt in einem chaotischen Zustand in der Ecke. Es sieht so aus, als sei hier Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte lang niemand mehr gewesen in diesem Raum. Gehe hinüber zu diesem Haufen voller Holzkohle. Sorge dich nicht, dass du dich schmutzig machst. Das ist alles abwaschbar. Ganz im Gegenteil, geh auf diesen Haufen Holzkohle zu, so wie ein Kind voller Neugier und mit einer gewissen Portion Entdeckungsgeist. Vielleicht verbirgt sich ja dahinter ein kleiner Schatz. Sei neugierig und offen. Nun bist du angelangt an diesem großen Berg voller Holzkohle. Und ich lade dich ein, dich einfach niederzuknien, mitten in den Haufen. Sei es drum, ob die Klamotten schmutzig werden oder nicht. Stell dir vor, du bist ein kleines Kind, das hier mit lauter Bauklötzen spielen kann. Die Bauklötze sind zwar schwarz und voller Kohle, aber was soll's. Es geht in diesem Moment nur darum, dass du dir alles erlaubst. Es ist in Ordnung, dich schmutzig zu machen. Ja, traue dich, nimm ruhig ein Stück Holzkohle mal in die Hand. Betaste es, befühle es, wie es sich anfühlt. Und wenn du Spaß daran hast, dann nimm einfach deine schwarzen Finger jetzt und ja, bemale dich im Gesicht. So eine Art Kriegsbemalung, wie du es vielleicht getan hättest, als du noch ein kleines Kind warst. Erlaube dir einfach, in diesem riesigen Haufen voller Schmutz zu spielen. Und während du diese Holzkohlestücke in die Hand nimmst, nimm einfach wahr, wie sie sich anfühlen. Nimm ihre Größe wahr, ihr Gewicht, die Temperatur. Betaste ganz neugierig. Und nun, wo du eh schon dreckig bist und deine Klamotten verschmiert sind und dein Gesicht ganz schwarz ist, nun grabble einfach auf diesen riesigen Haufen schwarzer Holzkohle hinauf und grabe einfach wie ein kleiner Maulwurf, der nach einem Schatz gräbt. Grabe dich hinein und schaue, was mit dieser Holzkohle passiert. Während du die Holzkohle freigräbst, geht ganz viel schwarzer Dreck von der Holzkohle ab. Und während du tiefer gräbst, fällt dir etwas auf. Und das macht dich ganz neugierig und ganz aufgeregt. Du hast gerade bemerkt, dass an einigen dieser Holzkohlestücke, wenn du darüber pustest, der schwarze Dreck weggeht und darunter etwas ganz Wundervolles zum Vorschein tritt. Ganz glänzend, goldig glänzend. Unter der Holzkohle sind Goldbarren versteckt. Dies ist ein Versteck aus alten Zeiten. Wo jemand alles, was er hatte, an materiellen Gütern in diesem riesigen Haufen Dreck versteckt hat. Und du bist es nun, du bist es. Die oder der nun dieses Geheimnis lüftet und den Schatz bergen kann. Und du gräbst immer weiter. Und es bleibt nicht bei einem Barren. Es kommen immer mehr zum Vorschein. Ein riesiger Schatz tut sich hier auf. Und wärst du gar nicht hierher gekommen, hättest du ihn nicht entdeckt. Verstehe, dass du erstmal in den tiefsten Keller hinabsteigen musst, in das dunkelste Dunkel, in den dreckigsten Dreck, um die größten Schätze zu bergen. Überwinde das, was man dir eingeredet hat. Überwinde das, was man dir gesagt hat, wovor du Angst bekommen hast. Vertraue, dass in allem etwas Gutes versteckt ist. Du musst nur danach suchen. Nun, da du den Schatz geborgen hast, geht es nicht darum, dass du ihn mit nach oben nimmst. Es geht einfach um die Erkenntnis, die du hier unten gewonnen hast. Ab jetzt weißt du, dass in den tiefsten Kellern und den dunkelsten Verliesen immer ein Schatz zu finden ist, Du musst dich nur trauen und dort hineingehen und das Vertrauen haben, dass du den Schatz findest, wenn du dich von deiner Neugier und Freude leiten lässt. Sie ist der Wegweiser in deinem Leben, die Freude, das Glück, das Herzpochen, das Strahlen auf deinem Gesicht. Gehe hinauf mit dieser Erkenntnis in deinem Gepäck. Gehe hinauf und vergiss niemals, was du hier unten gefunden hast. Nun gehe zurück, schließe die Tür, vergiss nicht, das Licht auszumachen und gehe den langen Gang entlang auf die Treppe zu und steige eine Stufe nach der nächsten nach oben. Du siehst schon den Sonnenschein durch die Tür hinein scheinen und bei jedem Schritt nach oben merkst du, wie es wärmer und wärmer wird. Gehe hinauf mit einem Strahlen im Gesicht, denn du hast heute einen Schatz geborgen. Gehe hinauf und behalte diesen Schatz ganz tief in deinem Herzen. Oben angekommen, schließe bitte die Tür hinter dir. Und nun tritt hinaus, aus der Haustür, in den Vorgarten. Ziehe deine Schuhe aus und gehe barfuß über diese Wiese. Spüre die Wärme des Grases unter deinen Füßen. Und es ist egal, wie du aussiehst, auch wenn alle, die jetzt an diesem Vorgarten vorbeilaufen, dich anschauen, als wärst du ein Schornsteinfeger. Es ist völlig egal. Du hast etwas gefunden, was dir niemand nehmen kann. Und nun atme diese wunderbare Luft dreimal tief ein und denke daran, dass deine Bauchdecke sich hebt und senkt. Und nun werde ich von 1 bis 3 zählen. Und bei 3 machst du die Augen auf und kommst an im Hier und Jetzt. 1, 2 und 3. Herzlich willkommen im Hier und Jetzt. Und wenn du magst, kannst du dich jetzt richtig dolle strecken und recken. Ja, dehn dich, atme noch mal tief ein. Ah, ja, schön war's. Wenn du magst, lass diese Meditation, diese Trance-Reise noch ein wenig nachwirken. Wenn du magst, setz dich irgendwo hin gemütlich oder geh spazieren barfuß auf der Wiese. Tu etwas, was dir gut tut und komm zurück ins Hier und Jetzt, ganz und gar. Alles Liebe, deine Karin.